Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Isn't this a beautiful truth that all of us need to write in our hearts? Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit, die wir uns alle auf unser Herz schreiben sollten? That the preciousness of Jesus has been imparted unto us? Dass uns die Kostbarkeit Jesu weitergegeben wurde? Think about this. Denk darüber nach. The righteousness of Jesus also has been imparted to us. Auch die Gerechtigkeit Jesu ist uns weitergegeben worden. That means I'm righteous without having done anything right. Das bedeutet, dass ich gerecht bin, ohne etwas Gerechtes getan zu haben. And it's the same thing with being precious. Genauso ist es mit dem Wertvollsein. I am precious without having done anything that makes me worthy to be precious. Ich bin wertvoll, ohne etwas getan zu haben, das mich würdig macht, wertvoll zu sein. It's been given to me. Es ist mir geschenkt worden. This is a truth that is so important and so life-changing. Das ist eine Wahrheit, die so wichtig und lebensverändernd ist, That we have to keep reminding our hearts of it. dass wir unsere Herzen immer wieder daran erinnern müssen. Now look what he says in verse 8, concluding here this argument. Schau dir an, was er in Vers 8 sagt, um dieses Argument abzuschließen. And a stone that makes them stumble and a rock to trip over. Und ein Stein, der sie straucheln lässt, und ein Fels, über den sie stolpern. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Jesus, the very Son of God, who is the expression of perfect love, Jesus, der Sohn Gottes selbst, der Ausdruck vollkommener Liebe ist, makes people stumble. bringt die Menschen zum Straucheln. Now, Jesus himself said Nun hat Jesus selbst gesagt, that offenses have to come, dass es zu Ärgernissen kommen muss, but woe unto those people through whom the offense will come. aber wehe den Menschen, durch die Anstöße kommen werden. So, how come that Jesus said that it's very bad when offenses come through you? Wie kommt es also, dass Jesus sagte, es ist sehr schlimm, wenn Ärgernisse durch dich kommen? And yet here the Bible says that people will be offended at Jesus. Und doch sagt die Bibel hier, dass die Menschen an Jesus Anstoß nehmen werden. Now look, I want you to explain something to you. Ich möchte dir etwas erklären. When people are offended at Jesus, it does not have anything to do with Jesus. Wenn Menschen an Jesus Anstoß nehmen, hat das nichts mit Jesus zu tun. Because Jesus doesn't do anything to offend people on purpose. Denn Jesus tut nichts, um Menschen absichtlich zu verletzen. It is their very unbelief that causes them to stumble. Es ist ihr eigener Unglaube, der sie straucheln lässt. Look, a stone that makes them stumble and a rock to trip over. Schau. Ein Stein, der sie strauchen lässt, und ein Fels, über den sie stolpern. Then he makes a statement explaining us how they stumble. Dann macht er eine Aussage darüber, wie sie stolpern. They keep stumbling over the message because they refuse to believe it. Sie stolpern immer wieder über die Botschaft, weil sie sich weigern, sie zu glauben. Think about this. Denk darüber nach. That means if you refuse to believe in Jesus and the new covenant and the finished work of the cross, Das heißt, wenn du dich weigerst, an Jesus und den neuen Bund und das vollendete Werk des Kreuzes zu glauben, you're going to stumble. Dann wirst du stolpern. Now, I know so many Christians who constantly stumble. Ich kenne so viele Christen, die ständig straucheln. Christians who constantly stumble. Christen, die ständig stolpern. And you know why? Weißt du warum? Because they believe in their own Jesus that they made up that fits their theology. Weil sie an ihren eigenen Jesus glauben, den sie sich ausgedacht haben und der in ihre Theologie passt. Do you remember when Jesus said you have to drink his blood and eat his flesh? Erinnerst du dich, als Jesus sagte, dass du sein Blut trinken und sein Fleisch essen musst? Not the 12 apostles, but Jesus had many more disciples. Nicht zu den 12 Aposteln, denn Jesus hatte viel mehr Jünger. And the other disciples, they all were offended and turned their back on him. Die anderen Jünger waren alle beleidigt, zornig und wandten sich von ihm ab. Why? Warum? Because they did not believe what Jesus said. Weil sie nicht glaubten, was Jesus sagte. I know people who refuse to believe in the new covenant. Ich kenne Menschen, die sich weigern, an den neuen Bund zu glauben. They believe in salvation by faith, Sie glauben an die Errettung durch den Glauben, but they believe that everything else is very hard work that you have to earn with God. Aber sie glauben, dass alles andere harte Arbeit ist, die man sich bei Gott verdienen muss. They constantly stumble. Sie stolpern ständig. My dear friend, if you stumble regarding anything that Jesus did for you, Mein lieber Freund, wenn du über etwas stolperst, das Jesus bereits für dich getan hat, Don't you blame Jesus. It's because of you don't believe it right. Gib nicht Jesus die Schuld. Es liegt daran, dass du es nicht richtig glaubst. Let me give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. How many people have stumbled because Jesus did not heal them? Wie viele Menschen sind gestolpert, weil Jesus sie nicht geheilt hat? And what happened? Was ist passiert? See, they now blame God because they think God did not heal them. Sie geben nun Gott die Schuld, weil sie denken, dass Gott sie nicht geheilt hat. They get angry and offended at God. Sie werden wütend und sind beleidigt auf Gott. If God would have loved me, why did he not heal my spouse? Wenn Gott mich lieben würde, hätte er dann nicht meinen Ehepartner geheilt? I'm going to say a very bold and very challenging statement here. Ich mache jetzt eine sehr gewagte und sehr herausfordernde Aussage. To say that I believe God will heal me. Zu sagen, ich glaube, dass Gott mich heilen wird. Is actually a statement of unbelief. Ist eigentlich eine Aussage des Unglaubens. Why? Warum? Because Jesus already healed you. He already paid. He did everything. Weil Jesus dich bereits geheilt hat. Er hat bereits bezahlt. Er hat alles getan. So the moment you wait for him to do something, it's actually a statement of unbelief in the finished work of the cross. In dem Moment, in dem du darauf wartest, dass er etwas tut, ist es eigentlich eine Aussage des Unglaubens an das vollbrachte Werk am Kreuz. And then we stumble. Dann stolpern wir. And then we blame him. Und geben ihm die Schuld. Now, I understand that this context here does not talk about Christians. I understand that. Ich verstehe, dass in diesem Zusammenhang nicht von Christen die Rede ist. Das verstehe ich. It talks about people who reject the gospel. Es geht um Menschen, die das Evangelium ablehnen. But the principle is the exact same. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. It applies here too. Es passt hier genauso. So look at your own life and see when did you stumble over things that you wanted God to do and God didn't do. Schau mal auf dein eigenes Leben und überlege, wann bist du über Dinge gestolpert, von denen du wolltest, dass Gott sie tut? Und Gott hat sie nicht getan. And ask the Holy Spirit this question. Stell dem Heiligen Geist diese Frage. Where did I believe wrong? Wo habe ich falsch geglaubt? And he will show you. Und er wird es dir zeigen. Now Peter finishes this verse with this statement. Petrus schließt diesen Vers mit folgender Aussage. And this they were destined to do. Und das war ihnen vorherbestimmt. There are people who call themselves Calvinists and they use this statement. Es gibt Menschen, die sich Calvinisten nennen und diese Aussage benutzen, um zu lehren, dass Gott bereits einige Menschen dazu bestimmt hat, nicht gerettet zu werden. Aber das würde dem Rest der Bibel widersprechen, zumindest nach meinem Verständnis. See, they were destined to stumble because of their unbelief. Sie waren dazu bestimmt, wegen ihres Unglaubens zu straucheln. If you don't believe, you are destined to stumble. Wenn du nicht glaubst, bist du dazu bestimmt zu stolpern. And that's how it always will be. Und so wird es immer sein. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.